Die todbringende Kombination. Andernorts wären Pio La Torre und Carlo Alberto Dalla Chiesa erbitterte Gegner gewesen. Der eine ein militanter Kommunist aus Sizilien, der andere ein strenger Soldat aus Norditalien, der seine Aufgabe darin sah, die Gesellschaft vor Umstürzlern zu bewahren. Die Cosa Nostra machte sie zu Verbündeten. 1982 tötete sie alle beide. Wenige kannten die sizilianische Mafia so genau wie Pio La Torre. Er kam 1927 im Dorf Altarello di Baida zur Welt, inmitten der Mafia-kontrollierten Zitrusgärten in Palermos Conca d'Oro. Das Leben war hart. Sein Vater hielt ein paar Tiere, um das Wenige aufzustocken, das er als Tagelöhner verdienen konnte. Mit einer Hartnäckigkeit, die ihn sein ganzes Leben charakterisieren würde, büffelte Pio bei Kerzenlicht, arbeitete hart, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, und schaffte es an die Universität. Dort trat er 1945 in die Kommunistische Partei ein und stieg bald zu einem lokalen Anführer der Kommunistischen Landarbeitervereinigung auf. Seine erste Erfahrung als politischer Aktivist machte er nach dem Krieg, als die Bauern die Kontrolle über das Land forderten. Dies war auch seine erste heftige Auseinandersetzung mit der Mafia. Der lokale Boss, immer auf der Suche nach Talenten, machte sich während eines Wahlkampfes an ihn heran. »Du bist doch ein intelligenter Bursche. Du wirst es weit bringen. Du brauchst nur mit uns zu kommen.« Bald darauf machten sie ihm über seinen Vater ein Angebot. Er könne sofort Parlamentsmitglied werden. Er brauche lediglich die Seiten zu wechseln. Als La Torre sich weigerte, fand sein Vater eines Morgens die Tür zum Kuhstall in Flammen stehen. Die Warnungen waren deutlich. Pio musste sich zwischen seinem Zuhause und seiner Politik entscheiden. Er packte die Koffer. Carlo Alberto della Chiesa wurde 1974 zum General befördert und zu einem Kommando im Nordwesten Italiens berufen, wo er zur Bekämpfung der Roten Brigaden eine Antiterror-Sondereinheit ins Leben rief. Nach der Entführung und Ermordung des ehemaligen Premierministers Aldo Moro 1978 galt Dalla Chiesa landesweit als Vorreiter im Kampf gegen den Linksterrorismus. Gegen Ende des Jahres 1981 wurde er zum stellvertretenden Kommandanten der Carabinieri auf nationaler Ebene ernannt, im April des darauffolgenden Jahres dann nach Sizilien berufen, um die Mafia mit denselben Mitteln zu schlagen wie die Roten Brigaden. In Palermo kam es zu einem Blutbad. Riinas grausamer Mafiaputsch war in vollem Gange und die prominenten Leichen türmten sich. Einer der stimmgewaltigsten Befürworter von Dalla Chiesas Ernennung zum Präfekten von Palermo war Pio La Torre, der sich seit kurzem ebenfalls wieder in seiner Heimatstadt befand. Die Mafia-Krise und der Beschluss, den USA die Stationierung neuer Marschflugkörper auf einem Luftstützpunkt im Südosten Siziliens zu gestatten, hatten ihn zur Rückkehr bewogen. La Torre suchte leidenschaftlich nach Mitstreitern für eine neue Anti-Mafia-Gesetzgebung, die er im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatte. Die geplante Regelung basierte auf dem amerikanischen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO Act, einem Bundesgesetz, das der Mafia in den Vereinigten Staaten großen Schaden zugefügt hatte, seit es 1970 verabschiedet worden war. Es waren vor allem zwei Instrumente der Strafverfolgung, für die La Torre sich stark machte. Zum einen schwere Strafen für jeden, der sich als Mitglied einer Organisation erwies, die mittels Einschüchterung und Omerta die Kontrolle über Unternehmen und öffentliche Ressourcen zu gewinnen suchte. Zum anderen die Macht, das illegal erworbene Vermögen der Mafia zu beschlagnahmen. Dalla Chiesas erste offizielle Pflicht als Präfekt von Palermo bestand darin, Pio La Torres Begräbnis beizuwohnen. Am 30. April 1982 wurde La Torre in seinem Wagen von Maschinengewehrschüssen aus dem Hinterhalt getötet. Für jeden, der Augen im Kopf hatte, war klar, dass sizilianische Mafiosi systematisch den Teil des Staates köpften, der ihrer Machtgier im Weg stand. Wären in irgendeinem anderen westlichen Land in dieser schockierenden Zahl herausragende Personen des öffentlichen Lebens ermordet worden, hätten die politischen Grundsätze längst dafür gesorgt, dass ein Nationalheld wie General Carlo Alberto Dalla Chiesa mit einem einstimmigen, klaren Mandat des Staates zum Gegenschlag ausholen konnte. Und als im März 1982 die ersten Berichte über seine Mission erschienen waren, hatten die Grundsätze der Politik offenbar noch gegolten. Regierung und kommunistische Opposition hatten einhellig beschlossen, Dalla Chiesa weitreichende Machtbefugnisse zu erteilen, die nicht auf Palermo, nicht einmal auf Sizilien beschränkt sein sollten. Doch während er noch um Pio La Torre trauerte, bereiteten Dalla Chiesa Schwierigkeiten seitens der Politik bald größere Sorgen als die Mafia. Am 2. April schrieb Dalla Chiesa dem Premierminister, um für sein neues Amt ein ausdrückliches und offizielles Mandat zu fordern. Und er wies darauf hin, dass die heimtückischste politische Familie in Sizilien bereits Stimmung gegen ihn mache. Er machte wenig Hehl daraus, wer mit dieser politischen Familie gemeint war. Das Andreotti-Lager der Christdemokratischen Partei unter der Führung des jungen Türken Salvo Lima. Dalla Chiesas Aufgabenstellung blieb noch lange unklar, nachdem er die elegante neogotische Villa bezogen hatte, in der Palermos Polizeipräfektur untergebracht war. Am 9. August 1982 sprach er mit einem der führenden Journalisten Italiens über seine Befürchtungen. Die Überschrift des Interviews lautete: Einer allein gegen die Mafia. Warum sei Pio La Torre getötet worden? Wegen seines ganzen Lebens. Doch der endgültige entscheidende Grund war sein Gesetzesentwurf zur Bekämpfung der Mafia. Warum ermordet die Mafia neuerdings so viele wichtige Vertreter des Staates? Ich glaube, ich habe die neuen Spielregeln begriffen. Jemand, der eine Machtposition innehat, kann getötet werden, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Er wird zu gefährlich und er steht isoliert da. General Dalla Chiesa wusste nur allzu gut, dass diese todbringende Kombination auch auf ihn zutraf. Er war eine Bedrohung und stand völlig isoliert. Also war sein Leben in ernsthafter Gefahr. Warum machte er dann weiter? Zumal doch die Mafia in ihrer Geschichte jeden besiegt hatte, der sie bekämpfen sollte. Ich bin ziemlich optimistisch, sofern das Sondermandat, mit dem man mich nach Sizilien geschickt hat, möglichst bald bestätigt wird. Ich vertraue meiner eigenen Professionalität. Und eines habe ich mittlerweile verstanden, etwas sehr Simples, etwas, das vielleicht entscheidend ist. Die meisten Dinge, die die Mafia beschützt, die meisten Privilegien, die sie Bürger teuer bezahlen lässt, sind nichts anderes als elementare Rechte. Am Abend des 3. September 1982, um 8:50 hörte Nando Dalla Chiesa, der Sohn des Generals, der Universitätsdozent war, im Radio Musik, als das Telefon klingelte. Ein normales Klingeln, erinnerte er sich später. Es war sein Cousin, der ihm sagte, er müsse jetzt sehr stark sein. Was wir immer befürchtet haben, ist geschehen. In der Via Carini in Palermo lagen General Carlo Alberto Dalla Chiesa, seine ihm vor kurzem angetraute Ehefrau und sein Leibwächter, entstellt vom Kalaschnikow-Feuer der sizilianischen Mafia. Jemand hatte ein provisorisches Plakat neben ihnen angebracht. Hier starb die Hoffnung aller ehrlichen Sizilianer. Selbst im Italien der 1980er Jahre konnte Scham politische Konsequenzen haben. Binnen Tagen nach der Ermordung Dalla Chiesas beschlossen beide Kammern des italienischen Parlaments in einem Eilverfahren die Verabschiedung des Anti-Mafia-Gesetzes, für das Pio La Torre gekämpft hatte, das bekannte Rognoni-La Torre-Gesetz. Das Rognoni-La Torre-Gesetz hatte seine Grenzen. Es wandte sich ausdrücklich gegen die Camorra und andere Vereinigungen, wie auch immer sie vor Ort genannt werden, deren Ziele denjenigen mafiöser Verbindungen entsprechen. Die Drangheta war typischerweise keiner Erwähnung für würdig befunden worden. Noch wesentlicher war, dass nach dem Massaker in der Via Carini keine Maßnahmen getroffen wurden, um den Einsatz von Mafia-Kronzeugen zu regeln. Dalla Chiesa hatte den Terror der Roten Brigaden bekämpft, indem er Kronzeugen mit Strafverkürzung geködert hatte. Er hatte vorgeschlagen, dass man Mafiosi mit denselben Ködern lockte. Doch aus gutem bzw. schlechtem Grund blieb Italiens politische Klasse bei ihren Vorbehalten gegen die Reuigen, aus Angst, sie könnten Unliebsames ausplaudern.